Aber mit diesem Schlag gegen Dubček und Co. War jede Illusion vorbei, dass es zur Reform in der DDR kommen könne. Die Stimme Russlands für Radio Impala. Es ist 22.15 Uhr in Berlin. Hier sind die Kurznachrichten mit Daniela Hannemann. 140 Tote durch Hochwasser in China. Auch Russland kämpft gegen das Hochwasser. Oberhaupt der Muslimbrüder verhaftet. Islamisten geben nicht auf. El-Baradei auf der Flucht.